Auch nach Hubertusburg bleibt Frankreich an die Politik von Kaunitz gebunden. Darum braucht Preußen den Anschluss an Russland, zumal als 1763 August der III. Von Sachsen, der auch König von Polen ist, stirbt. Was soll aus dem zerrissenen, durch Korruption und seine unmögliche Verfassung erschütterten Polen werden? Katharina ist gegen eine neue sächsische Kandidatur. Sie will zerrüttete Verhältnisse in Polen, ebenso wie auch Friedrich. Daher einigen sich Zarin und König am 11. April 1764 zur Garantie der polnischen Wahlfreiheit zur Abwehr des Eindringens fremder Truppen in Polen. So können sie die Wahl Stanislaus Poniatowskis, des früheren Günstlings der Kaiserin Katharina, durchsetzen. Österreich und Frankreich, die den Sachsen wollten, haben sich schließlich gefügt. Als aber Poniatowski kräftiger auftritt, muss er alsbald in Wien Hilfe suchen. Und zwischen Österreich und Russland droht Krieg. Doch weicht das Habsburgerreich zurück, als es Preußen an Russlands Seite erblickt. Die Verhältnisse in Polen bleiben unhaltbarer. Durch einen Besuch Kaiser Josefs bei Friedrich in Neiße am 25. August 1769 und durch einen Gegenbesuch Friedrichs in Mährisch-Neustadt nähern sich Habsburg und Hohenzollern, um gemeinsam zwischen Russland und der Türkei, die gegeneinander Krieg führen, zu vermitteln. Als Katharina die Vermittlung zurückweist, verleibt Österreich die bereits im Jänner besetzten, an Ungarn angrenzenden Starosteien und die deutschen Städte der Zips seinem Staate ein. Daraufhin erreicht Friedrich von Katharina das Zugeständnis, Westpreußen besetzen zu können. Nun wird durch Kaiser Josef und Kaunitz auch Maria Theresia für die Aufteilung Polens gewonnen. Am 5. August 1772 willigt sie in die von Russland und Preußen bereits beschlossene Teilung. Österreich erhält Galizien mit 3 Millionen Einwohnern und einer Fläche von 1280 Quadratmeilen. Preußen 600.000 Einwohner und 645 Quadratmeilen, Westpreußen ohne Danzig und Thorn. Russland aber das größte Gebiet, Weißrussland bis zur Düna. Nach der damaligen Abschätzung, die nach Fruchtbarkeit des Bodens und Zahl der erworbenen Seelen fragt, hat Österreich den fettesten Brocken davongetragen. In Wirklichkeit ist Preußens Erwerbung wertvoller, nicht nur wegen der Landverbindung nach Ostpreußen, sondern weil es deutsches Land neu erworben hat, während Österreich das bunte Bild seiner Nationen um die Ruthenen und die anspruchsvollen, innerlich nie mit dem Staate verwachsenen Polen vermehrte. Beide deutsche Staaten müssen in den neu erworbenen Gebieten mit unsäglicher Mühe eine beispiellose Verlotterung in Ordnung bringen. Sie sind Lehrmeister der Polen geworden und mussten schließlich dafür Undank ernten. Es ist eben sinnlos, ein Gebiet, das ewig Fremdkörper bleiben muss, einzuverleiben. Mit der Erwerbung Polens glitt Österreich aus seinen durch die Alpen, die Sudeten und den Donaulauf bestimmten und gesicherten Grenzbereiche in den unbehüteten podolischen Raum der sicheren Feindschaft mit Russland entgegen. Sein deutsches Staatsvolk aber wurde durch diese Erwerbung hoffnungslose Minorität, was allerdings erst im Zeitalter der Demokratie und des Liberalismus offenkundig werden sollte. Der polnische Reichstag mit seinem käuflichen Adel bestätigt die Abtretung der losgerissenen Gebiete. Preußen vergrößert sein Gebiet noch durch die Besetzung des Netze-Distrikts, Österreich aber, um ein Gleichgewicht gegen die neuen russischen Erwerbungen zu besitzen, lässt sich als Entschädigung für an die Türkei gezahlten Hilfsgelder die nördlichsten Täler der Moldau, Bukowina genannt, die Verbindung zwischen Galizien und Ungarn, am 7. Mai 1775 abtreten. Österreichs Politik nach Hubertusburg hält im Bunde mit Frankreich das hoch emporgeschossene Preußen im Zaum. Allerdings ist Maria Theresia sehr friedliebend geworden. Aber die Hofburg muss nach dem endgültigen Verlust Schlesiens darauf bedacht sein, ein anderes deutsches Land zu erwerben, um nicht im Zintertreffen gegen Preußen zu gelangen. In Bayern sucht man den Ersatz. Die bayerische Linie der Wittelsbacher erlischt am 30. Dezember 1777. Josef und Kaunitz sind sogleich entschlossen, Bayern und die Oberpfalz zu erwerben, wie dies der habsburgischen Politik bereits seit dem Beginn des Jahrhunderts vorschwebt. Rechtsgründe? Eine Belehnung von 1426 durch Kaiser Sigmund und das Recht des Kaisers, erledigte Reichslehen an sich zu ziehen. Kurfürst Karl Theodor von der Pfalz erkennt die kaiserlichen Rechte an. Der behäbige Herr hat keine Lust, von Mannheim nach dem rauen München überzusiedeln. Und er ist kinderlos. Ein Vertrag wird abgeschlossen und die österreichischen Truppen rücken im Jänner 1778 in Bayern ein. Friedrich, auf das Höchste besorgt, erhebt auf dem Reichstag zu Regensburg Protest, ebenso der Erbe des Pfälzers, Karl von Pfalz-Zweibrücken. Diesmal ist auch Sachsen, das selber Ansprüche erhebt, auf der Seite Friedrichs, als infolge der beiderseitigen Unnachgiebigkeit durch den Einmarsch preußischer Truppen in Böhmen am 5. Juli 1778 der Bayerische Erbfolgekrieg beginnt. Frankreich versagt Österreich die Hilfe, obwohl durch die Ehe Ludwigs des 16. mit Maria Antoinette, der Tochter der Kaiserin, die Verbindung der beiden Staaten noch inniger geworden ist. Das Zarenreich bleibt mit den Türken im Krieg verwickelt, fern. Die Österreicher, wo der Kaiser und Lassi befehlen, halten sich in der Verteidigung. Ihr Hauptheer unter Laudon nimmt eine feste Stellung an der Elbe ein. Wegen Verpflegungsschwierigkeiten müssen die Preußen Böhmen wieder räumen. Im nächsten Jahre kommt es nicht mehr zu Kampfhandlungen, da die Kaiserin durch ihren Vertrauensmann Thugut mit Friedrich Verhandlungen angeknüpft hat. Österreich weicht im Frieden von Teschen einem drohenden russischen Eingreifen am 13. Mai 1779 aus. Es erhält das Innviertel, muss aber die Ansprüche auf Bayern fallen lassen. Frankreich und Russland übernehmen die Bürgschaft des Friedens. Preußen wird der Anfall der fränkischen Herzogtümer Ansbach und Bayreuth für die Zukunft gesichert. Der russische Einfluss ist deutlich geworden. Dieser Einfluss wird wachsen bis zum Tage einer endgültigen Entscheidung zwischen Österreich und Preußen.